Hallo. Du möchtest doch gerne eine hübsche Geschichte hören, nicht wahr? Nun gut. Ich kenne viele Geschichten. Und jetzt erzähle ich dir ein Märchen. Es heißt Der gestiefelte Kater. Es war einmal ein Müller. Der besaß eine Windmühle und drei Söhne, weiters einen Esel und einen Kater. Die drei Söhne arbeiteten von klein auf, mussten Getreide mahlen, der Esel Mehl tragen und die Katze die Mäuse fangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne das Erbe. Der Älteste bekam die Windmühle, der Zweite den Esel und der Dritte den Kater, weil sonst nichts mehr übrig war. Da war der Jüngste sehr traurig und meinte zu sich selbst, ich bin am allerschlechtesten weggekommen. Mein ältester Bruder kann mahlen, der andere auf dem Esel reiten, aber was kann ich mit dem Kater anfangen, wenn ich mir aus seinem Fell ein paar Pelzhandschuhe machen lasse, wäre das alles, was ich dann besitze. Hör zu, begann der Kater zu flüstern, du brauchst mich nicht zu töten. Bekommst nur ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Fell. Aber lass mir schöne, hohe Stiefel und einen Hut mit Federn machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann wird auch dir geholfen werden. Der Müllerssohn wunderte sich, dass der Kater so verständlich redete. Da er aber gerade an einem Schusterladen vorüberging, rief er den Kater herbei und ließ ihm ein paar prächtiger, neuer Stiefel anfertigen. Auch kaufte ihm der Müllerssohn den Hut mit Federn. Der Kater zog die Stiefel an, setzte den Hut auf und nahm einen Sack über die Schulter, nachdem er zuvor etwas Korn da reingegeben hatte, und auf zwei Beinen wie ein Mann zur Tür hinaus. In diesem Lande regierte zu jenen Zeiten ein König, der allzu gerne Rebhühner und Kaninchen aß. Obgleich zwischen den Ackerfurchen recht viele liefen, waren die Tiere so scheu, dass die Jäger keine erlegen konnten. Dies wusste der Kater und überlegte, wie er die Sache besser anstellen könnte. Als er an die Waldgrenze kam, machte er den Sack auf, streute Korn umher und legte die Schnur, mit der er den Sack zugebunden hatte, in das Gras. Das andere Schnurende führte er hinter eine Hecke. Dort versteckte sich der Kater und lauerte auf seine Opfer. Die Rebhühner kamen gar bald aus dem Acker gelaufen, fanden das Korn und hüpften in ihrer Gefräßigkeit eins nach dem anderen in den Sack. Als eine stattliche Anzahl drin war, zog der Kater mit der Schnur den Sack zu. Ebenso geschickt jagte er Kaninchen. Mit fetter Beute eilte der Kater geradewegs nach des Königs Schloss. Vor dem Tore des gewaltigen Königssitzes angelangt, rief sofort der Wachtposten, »Halt! Wohin?« »Zum König«, antwortete der Kater kurzweg. »Bist du verrückt? Ein Kater will den König sprechen? Lass ihn doch gehen, meinte der andere Posten. Ein König hat gewiss oft Langeweile. Vielleicht macht ihm dieser Kater Vergnügen. Als der Kater dann vor den König trat, machte er eine tiefe Verbeugung und begann mit kräftiger Stimme. Mein Herr, der Graf, dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen, lässt sich seinem König und Landesherrn ergebenst empfehlen und schickt durch mich diese Rebhühner. Der König war über die fetten Hühner ganz besonders erfreut und gewährte dem Kater so viel Gold aus seiner Schatztruhe in den Sack zu tun, als drin Platz wäre und er tragen könne. Das bring deinem Herrn und bestelle ihm meinen Dank für sein Geschenk. Der arme Müllerssohn aber saß daheim an seinem Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und trauerte, dass er sein allerletztes Geld für die Stiefel und den Hut ausgegeben habe. Was würde ihm denn der Kater schon dafür bringen? Im selben Augenblick knarrte die Tür, der Kater trat ein und warf den Sack von seinem Rücken. Dann schnürte er ihn auf und schüttete das Gold vor den armen Müllerssohn, während er hinzufügte, hier, für die Stiefel und den Hut, die du mir machen ließest. Der König lässt dich grüßen und dir Dank sagen. Der Müllerssohn war glücklich über den Schatz, obgleich er sich nicht erklären konnte, wie das Ganze zugegangen sei. Und während der Kater seine prächtigen Stiefel auszog, erzählte er dem Jungen alles, meinte aber schließlich, du hast jetzt zwar sehr viel Geld bekommen, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich wieder meine Stiefel an. Übrigens erklärte ich dem König, du seist ein Graf. Am nächsten Morgen ging der Kater in aller Morgenfrühe wohlgestiefelt wieder auf die Jagd. Und wieder brachte er dem König einen reichen Fang. So ging es mehrere Tage fort. Immer brachte er reiche Goldschätze heim, um am nächsten Tag wieder im Schloss aufzukreuzen. Bald war der Kater im königlichen Schloss so beliebt, dass er dort ein und aus und herumgehen konnte, wie er mochte. Eines Tages stand der Kater in aller Morgenfrühe wohlgestiefelt in des Königs Küche und wärmte sich am lodernden Feuer. Da kam plötzlich der alte Kutscher, fluchend, bei der Tür herein. Den König mit seiner Prinzessin wünscht ich zum Kuckuck. Gerade als ich ins Wirtshaus gehen wollte, um etwas zu trinken und Karten zu spielen, schickte der König nach mir und ich muss die beiden um den See spazieren fahren. Als der Kater diesen Fluch hörte, schlich er leise aus der Küche und eilte mit seinen Stiefeln zu seinem Müller und rief schon von Weitem, »Willst du ein Graf werden? Dann komm mit, schnell hinaus in den See und bade dort!« Der Müller wusste nicht recht, was er dazu sagen sollte. Jedenfalls folgte er sogleich dem Kater, zog sich am Seeufer aus und sprang in das Wasser. Der Kater nahm gleich die Kleider, um sie zu verstecken. Kaum war er damit fertig, als die königliche Karosse anrollte. Der Kater hielt den Wagen an und begann zu klagen. Mein allergnädigster König, ach, mein Herr, der dort im See badet, hatte seine Kleider ans Ufer gelegt. Da kam ein Dieb, nahm ihm die Kleider weg. Jetzt kann er nicht heraus und wenn er länger drin bleibt, wird er sich erkälten. Ja, es besteht sogar Lebensgefahr. Als der König dies hörte, musste einer aus seinem Gefolge sofort zurücklaufen und von des Königs Kleidern holen. Dann hüllte sich der Müller in die schönen Königskleider. Der König der in ihm den Grafen sah, dem er für die prächtigen Hühner zu tiefstem Dank verpflichtet war, bat ihn, in der Kutsche Platz zu nehmen. Die Prinzessin war über dieses Anerbieten auch nicht böse, denn er war jung und als Graf in den königlichen Gewändern besonders schön. Er gefiel ihr recht gut. Der Kater war indessen der Kutsche vorausgeeilt und kam zu einer großen Wiese, wo viele Leute mit dem Hereinbringen von Heu beschäftigt waren. »Wessen Besitz ist die Wiese?« fragte der Kater die Landleute. »Dem bösen Riesen gehören diese Gründe«, erwiderten sie. »Hört, Freunde«, setzte der Kater fort, »in wenigen Augenblicken wird euer König hier vorbeifahren. Und wenn er fragt, wie euer Herr heißt, dann sagt nur, dem Grafen gehören diese Äcker. Tut ihr mir aber das nicht, dann werdet ihr alle Böses zu ertragen haben.« Dann lief der Kater weiter und gelangte an ein großes Kornfeld. »Wessen Besitz ist dieser Acker?« fragte der Kater die zahlreichen Landleute. »Dem bösen Riesen gehören diese Gründe«, erwiderten sie. Und wieder befahl der Kater den Leuten, den gräflichen Besitz zu bestätigen. Auf seinem weiteren Weg kam der Kater an einem hochstämmigen Eichenwald vorbei, wo zahllose Holzarbeiter mit dem Fällen prächtiger Bäume beschäftigt waren. »Wessen Besitz ist dieser Wald?« fragte der Kater die Holzarbeiter. »Dem bösen Riesen gehören diese Gründe«, erwiderten sie. Und ein drittes Mal begehrte der Kater, die Leute müssten dem König den gräflichen Besitz bestätigen. Dann zog der Kater weiter seiner Wege. Alle Leute sahen ihm nach, weil er so stattlich in den prächtigen Stiefeln aussah und wie ein Mensch einherschritt. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. »Wem gehört diese Wiese?« fragte er die Leute, die mit dem Hereinbringen von Heu beschäftigt waren. »Dem Herrn Grafen«, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. Oh, »ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf«, sagte der König. Danach kamen sie zu dem großen Kornfeld. »Wem gehört dieser Acker?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen«, bestätigten die Landleute, die das Korn schnitten. »Ei, Herr Graf, große, schöne Ländereien besitzt ihr«, sprach der König. Und als sie in den Wald kamen, fragte er, »wem gehört dieser Wald, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen«, riefen die Holzarbeiter, die die Bäume fällten. Der König verwunderte sich noch mehr und sprach zum Grafen, »ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich habe keinen so schönen, hochstämmigen Wald.« Bald war der Kater an der Burg des Riesen angelangt. Unerschrocken marschierte er durch das gewaltige Tor und begab sich in die Wohnräume. Als er den Schlossherrn erspähte, machte der Kater seine tiefste Verbeugung und begrüßte ihn. Herr Riese, es geht die Kunde, dass du dich jederzeit in jedes Tier nach deinem Wunsch verwandeln kannst, ausgenommen Elefanten. Was? sagte der Zauberer. Und ward schon ein Elefant. Großartig, meinte der Kater. Aber wie wär's mit einem Löwen? Bitte! Eine Kleinigkeit. Und ein Löwe lefzte den Kater an. Der Kater stellte sich unerschrocken vor diesen König aller Tiere und bat mit etwas zittriger Stimme, großartig, aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich in ein so kleines Tier verwandeln könntest, wie eine Maus ist. Dies würde dich zum Meisterzauberer der Erde machen. Der Zauberer war geschmeichelt durch die süßen Worte und sagte, liebes Kätzchen, dies kann ich auch. Und schon lief er als Maus im Saal herum. Der Kater stürzte sofort dem Mäuschen nach, fing es mit einem Sprung und fraß es mit Wohlbehagen. Endlich langte die Kutsche beim Schloss an, das dem Riesen gehört hatte. Der Kater stand schon oben an der Treppe. Als die königliche Karosse unten vorfuhr, sprang der Kater herab, öffnete den Wagenschlag, verbeugte sich tief und begrüßte den König mit den Worten: Herr König, ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des reichen und mächtigen Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Der König verließ den Wagen und war über das Gebäude sehr verwundert, das er früher noch nie gesehen hatte. Es kam ihm fast größer und prächtiger vor als das königliche Schloss. Der Graf bot der Prinzessin den Arm und geleitete sie über die Treppe in den Empfangssaal des Schlosses, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Festliche Zeiten waren den Tagen der Not gefolgt. Aus dem armen Müllerssohn war zuerst ein reicher Mann geworden, und nun war er sogar ein Graf. Die Prinzessin wurde dem Grafen versprochen und bald wurde die Hochzeit gefeiert. Und als das Paar zur Kirche schritt, ging der gestiefelte Kater vor ihm her und streute Blumen. Als nach Jahren der König dahinsiechte und starb, wurde der Graf zum Landesherrn und König erkoren. Er gedachte in Treue seines gestiefelten Katers und ernannte ihn zum Haus- und Hofmarschall. So, liebe Freunde, das war mein Märchen für heute. Und ich freue mich jetzt schon auf morgen, wenn ihr mir wieder zuhört.